Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. Tja, ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt, ich will, aber ich kann es nicht. Seid ihr im Moment in einer Lebenssituation, wo ihr sagt, ich will das eigentlich machen, aber ich kann es nicht? Es könnte sich beispielsweise um eine Sucht handeln, dass ihr sagt, ich will auf jeden Fall davon wegkommen, aber ich kann es nicht. Es könnte auch sein, dass ihr sagt, ich bin zu feige, ich traue mich nicht. Ich will das gerne machen, möchte das gerne machen, aber ich traue mich nicht. Oder es könnte auch die Situation sein, dass euch schlichtweg die Hände gebunden sind. Ihr wollt etwas, aber ihr könnt es nicht. Also, wenn ihr mir davon erzählen wollt und vielleicht können wir darüber beraten, wie ihr es dann vielleicht doch machen könnt, dann ruft mich an. Telefonnummer 0800 5678 111 oder faxt mir 0800 5678 110. Ich will, aber ich kann es nicht. Erster Anrufer, Carsten, 18 Jahre. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Carsten. Was willst du denn und kannst nicht? Ich will gerne mit meiner verstorbenen Freundin reden. Nur ist klar, das geht leider nicht. Mhm. Und ja, das ist mir halt die Hände gebunden. Ja. Wann ist deine Freundin verstorben? Vor ungefähr 5 Jahren. Vor 5 Jahren? Ja. Da warst du auch noch sehr jung. Ja, da war ich 13. Ja. Also war das so eine ganz frühe, so eine Sandkastenliebe oder was? Ja, okay, war nicht mehr Sandkasten. Wir haben uns halt ja, wie soll man sagen, schon etwas größere Liebe. Weil damals sagten auch meine Eltern so von wegen, ach, du weißt noch nicht, was Liebe heißt. Mhm. Und das wusste ich da aber eigentlich schon ganz gut. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall deine erste Liebe und das erste Mädel, in das du verliebt warst. Also es war schon eine Verliebtheit, kann man sagen. Ja, also ich würde auch sagen, da schon ein bisschen mehr, weil ich habe von meinen Eltern keine Liebe gekriegt. Mhm. Die haben sich halt immer nur gestritten. Mhm. Oder meistens, und da flogen auch ab und zu mal Blumenviertel und sowas durch die Gegend. Ja, wie alt war denn das Mädchen? War die in deinem Alter? Ja, die war einen Monat jünger als ich. Mhm. Also wart ihr beide 13 Jahre alt und das waren so die ersten Liebeswallungen. Ja. Warum und an was ist sie gestorben? Das kam so, sie war mit ihren Eltern auf der Autobahn und ich weiß nicht, wie es zu dem Unfall gekommen ist. Mhm. Auf jeden Fall hat sich der Wagen halt ein paar Mal überschlagen. Mhm. Sie ist dabei, ich weiß nicht, ob sie angeschnappt wurde oder nicht, auf jeden Fall durch die Frontscheibe geflogen und halt beim Aufkommen sofort tot gewesen. Ja. Nun sind 5 Jahre vergangen. 5 Jahre sind... Es kommt darauf an, unter Umständen eine sehr lange Zeit, unter Umständen auch gar nicht so eine lange Zeit. Aber ich glaube, wenn man so in deinem Alter ist, sind 5 Jahre schon verdammt lang. Ja. Das heißt aber dennoch ist diese Freundin sehr in deinem Kopf und sehr präsent bei dir. Ja. Wie kommt das? Ja, es kommt dadurch, ich hatte in der Zeit auch 2 Beziehungen gehabt. Mhm. Und ich habe es halt versucht, dass es halt mit den Beziehungen was wird. Die längste Beziehung war da 1 Jahr. Mhm. Und da habe ich irgendwann Schluss gemacht, weil ich das irgendwann nicht mehr aushalten konnte. Mhm. Weil es mich halt so sehr daran erinnert hat, dass ich wirklich abends, wenn ich zu Hause war, wirklich ja mehr geheult habe. Mhm. Weil ich halt dadurch immer meine damalige Freundin erinnert wurde. Mhm. Wie lange wart ihr denn damals, als ihr 13 wart, überhaupt zusammen? Wie lange dauerte diese Liebe? Etwas über ein Jahr. Über ein Jahr. Also ihr habt euch mit 12 kennengelernt, das ist ja schon verdammt früh, ne? Ja. Und dann ein Jahr. Heißt das, dass so diese Liebe, diese Beziehung, die damals stattgefunden hat, so sehr in dir noch lebt, dass du dich gar nicht auf andere Frauen einlassen kannst, auf andere Mädels? Ja, so, ja, das würde ich so sagen, so ungefähr. Mhm. Weil ich habe es versucht, nur so einlassen schon, aber dann irgendwann kommt es halt immer wieder hoch rein. Ja. Wie wenn ich halt den Videorekord einschalte und sehe die Zeit halt wieder. Ja. Du hast du gerade am Anfang unseres Gesprächs gesagt, ich würde so gerne mit ihr reden. Ja. Aber das geht ja natürlich nicht. Was würdest du denn gerne mit ihr reden? Ja, das ist, ja, der Grund ist, wir hatten uns vor diesen Vorfahrten uns gezofft, also gestritten. Mhm. Und dabei ging es halt um eine Kleinigkeit, also nichts Weltbewegendes. Heute würde ich ja darüber ganz normal reden, also wäre das früher nicht passiert. Mhm. Und ja, dann wäre kein Streit draus geworden. Mhm. Also machst du dir so ein bisschen Vorwurf auch noch, dass ihr quasi in einer schlechten Stimmung auseinandergegangen seid? Ja. Du willst das gar nicht klären. Hätten wir uns nicht gestritten, wäre sie auch nicht mitgefahren und wäre der Name bei mir geblieben. Mhm. Und ja, sie ist ja mitgefahren, da mache ich mir halt Vorwürfe. Ach so, also das geht sogar sehr weit, dass du dir sogar Vorwürfe machst, dass du am Tod des Mädels schuld bist. Ja. Mhm. Also ohne jetzt die weiteren Einzelheiten zu kennen, Carsten, bin ich fest davon überzeugt, dass das nicht der Fall ist. Dass dich eine direkte Schuld oder Mitschuld am Tod dieser Freundin trifft. Es ist eine Verkettung von unglücklichen Ereignissen, von unglücklichen Umständen. Vielleicht ist das auch der Grund, weswegen das Mädel so präsent in all den Jahren in dir ist, dass du das noch gar nicht überwunden hast, dieses Schuldgefühl. Ja. Ich finde schon, dass du... Ja, bitte? Also ich habe das schon öfters mal drüber nachgedacht, so von wegen, ob ich überhaupt daran schuld bin. Davor hatte ich natürlich kein hatte ich natürlich nur gedacht, ich bin daran schuld. Mhm. Und ab und zu kommt mir halt dieser Gedanke hoch, von wegen, ja, kann ich halt in dem Sinne nichts für, weil ich weiß nicht, ob der Unfall durch jemand anders verschuldet wurde. Auf jeden Fall am Steuer saß halt der Vater und ich würde mal sagen, sie hat nicht ins Lenkrad gegriffen. Mhm. Also, ich höre sich wieder blöd an, aber ich glaube, deshalb irgendwo bin ich zwar nicht schuld, aber irgendwo mache ich mir trotzdem noch Vorwürfe. Ich bin auch davon hundertprozentig überzeugt, dass du nicht schuld bist. Und ich fände es ganz wichtig für dich und auch so für dein weiteres Leben, dass du selbst auch davon überzeugt wirst und überzeugt bist. Weil ich denke, dass diese Schuldgefühle dein Leben sehr blockieren. Und dass du, obwohl 5 Jahre vergangen sind und du nun 18 Jahre schon bist, gar nicht richtig in der Gegenwart leben kannst, sondern immer nach hinten guckst. Ja, ich war auch in der Psychiatrie, unter anderem auch wegen Suizidklemmen, und weil ich auch Selbstmordversuche schon hinter mir habe. Mhm. Weil unmittelbar auch nachdem das da geschehen ist. Ich würde gerne Folgendes vorschlagen, Carsten. Ich habe hier im Hintergrund einen sehr guten Psychologen. Der heißt Johannes. Ich möchte, dass du dich mit ihm jetzt weiter in aller Ruhe und ganz intim nur ihr beide weiter unterhaltet. Ist das okay? Würdest du das mitmachen? Ja, das würde ich gern tun. Ja. Und ich bin sicher, dass Johannes dir auch noch ein paar sehr gute Tipps geben wird, wie du dich jetzt weiter verhalten sollst. Denn es muss etwas passieren und du musst davon auch loskommen, finde ich. Ja. Du legst bitte auf und der Johannes ruft dich gleich an. Okay. Alles Gute, alles Liebe. Ja. Tschüss. Wünsche ich dir auch. Tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, zwischendurch mal ein bisschen Faxe zur gestrigen Sendung. Wir haben uns gestern ja unter anderem auch über das TV-Duell unterhalten. Und da schreibt Ben, 29 Jahre aus Magdeburg. Hallo Domian, ich fand das zweite TV-Duell richtig gut. Und endlich spricht mal ein deutscher Bundeskanzler Tacheles mit den USA. Respekt, Herr Schröder. Edmund Stoiber, Katz buckelt doch nur vor Amerika. Er würde bei einem Krieg sofort mitmachen. Ich wollte eigentlich PDS wählen, aber jetzt nach den klaren Worten von Gerhard Schröder gehört meine Stimme der SPD. Miriam, 39 Jahre aus Paderborn, schreibt, Hi Domian, zum Thema TV-Duell. Ich fand die beiden Politiker auch diesmal langweilig. Ja, in Nuancen war es etwas lebendiger, aber im Grunde haben sie alles schon 100-fach gesagt. Und noch was, ich bin alte SPD-Wählerin, aber was Schröder da im Moment macht, finde ich unverantwortlich. Er verbreitet die größte SPD-Lüge, die es je gab. Nie und nimmer wird er sein klares Nein zum Irakkrieg nach der Bundestagswahl aufrechterhalten. Und schon gar nicht, wenn es ein UN-Mandat gibt. Ich wette 100.000 Euro, dass er und die SPD nach gewonnener Wahl im Falle eines Krieges in uneingeschränkter Solidarität hinter den USA stehen werden. 2 Stimmen zur gestrigen Sendung und zum Thema TV-Duelle. Jetzt geht es weiter mit Antje und Antje ist 35 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Antje. Ja. Ja, du sagst auch, ich will es, ich will etwas, aber ich kann es nicht. Ja. Was ist das? Ja, die Sache ist die, wie der Arzt mir gesagt hat, dass ich eine sogenannte Angststörung habe. Das bedeutet, ich habe vor vielen alltäglichen Dingen Angst. Ja. Und ich würde zum Beispiel ganz gern mich mal ins Auto setzen und wegfahren, aber ich kann es nicht. Ich würde ganz gern mal auf einen hohen Aussichtsturm steigen und kann es einfach nicht. Mhm. Und so lässt sich das auf viele verschiedene Dinge. Das sind so zwei Beispiele. Ja, sag doch noch ein paar Beispiele aus deinem Alltagsleben, wo du sagst, da habe ich so große Angst vor, das ist für normale Menschen gar kein Problem, aber ich kann es nicht. Ja, zum Beispiel ist bei mir in der Nähe ein Baggersee und wenn ich spazieren gehe, dann bekomme ich große Angst immer an der Stelle, wenn ich am weitesten von zu Hause weg bin, also an der anderen Seite. Dann kann ich plötzlich nicht mehr laufen, ich kriege Atemnot, weil der Gedanke kommt, wenn mir was passiert, ist es so weit weg nach zu Hause. Gell, da habe ich Angst. Ja. Wie ist das so mit, kannst du einkaufen gehen in einen Supermarkt? Mittlerweile ja. Es war eine Zeit lang so schlimm, da habe ich so große Angst gehabt. Da konnte ich noch nicht einmal aus dem Haus gehen. Da konnte ich noch nicht einmal aufrecht stehen vor lauter Angst, dass ich umfalle, weil ich so weit weg vom Boden weg bin. Heute kann ich fast drüber lachen, aber es war damals so. Ich bin ganz erstaunt, dass jemand, der eine solche Angsterkrankung, ne, so kann man es ja sagen, Angsterkrankung hat, dass du dich traust, hier anzurufen. Und weißt du, wie mir das Herz hämmert? Ja, aber ist doch toll, ist doch ein toller Erfolg. Ja, ne? Ja, gut, das wiederum ist eine Sache, das ist eine, natürlich bin ich aufgeregt. Und viele, die es bei dir auch schon versucht haben, werden mir das nachfühlen. Aber das ist eine Sache, die habe ich ja selbst gewollt. Und da weiß ich, dass das kommt und das Herz klopft und so. Aber das ist in Anführungszeichen normal. Das geht ja jedem so. Genau. Und also hier passiert ja auch nichts Schlimmes hier. Eben. Also kann ich damit auch fertig werden. Sag mal, Antje, wie lange hast du diese Erkrankung schon? Ja, das ist im Jahr 1995 hat das angefangen. Das hat auch seine eigene Vorgeschichte gehabt. Magst du ein Stichwort sagen, warum diese Krankheit angefangen hat, wie die Vorgeschichte ist? Ja, die Sache ist nämlich die, dass ich sehr lange körperlich sehr krank war. Mehrere Operationen, bei denen ich fast gestorben war. Mehrere Male fast verblutet. Mehrere Male fast an Tetanie gestorben. Die Ärzte haben Pfusch mit mir gemacht. Eine anschließende Kur, also da ist auch einiges schiefgelaufen. Was war denn das für eine körperliche Erkrankung, weswegen du so oft operiert werden musstest? Es waren mehrere Sachen. Es war im Unterleib etwas und dann war an der Schilddrüse etwas und mehrere Sachen. Insgesamt war ich viele Monate im Krankenhaus. So, und diese schwere Erkrankung und diese schweren Behandlungen und dann sind auch noch Fehler unterlaufen. Ja, bei denen ich auch fast gestorben bin, aus Ärztepfusch, jetzt mal ganz böse. Dieses wiederum hat diese seelische Krankheit ausgelöst, diese Angsterkrankung mit dir. Ja, eben. Denn nachdem ich aus dem Krankenhaus entlassen wurde, dann fing das mit den Angstzuständen an. Wie lebst du, Antje? Lebst du alleine oder hast du eine Familie? Ich lebe allein. Ich habe Familie, also meine Eltern, die ich auch besuche, die wohnen in der Nähe. Aber ich lebe allein und habe auch keine Kinder. Keine Kinder, auch keinen Freund im Moment. Und ein bisschen, kannst du dir vielleicht vorstellen, leide ich auch darunter. Hattest du schon mal eine Beziehung, eine längere Beziehung? Nein. Nein, noch nicht. Also ich war schon mal verliebt, ja gut, aber das ist natürlich nicht damit zu vergleichen. Und das bedeutet halt eben, ich habe wenig Menschen, mit denen ich darüber auch reden könnte, wenn es das ist, worauf du jetzt abzielst. Unter anderem auch, also das wäre auch eine nächste Frage gewesen, wie ist es mit Freundschaften? Gibt es auch nicht viele? Ja, wenige, aber gute. Die Sache ist halt eben die, meine Freundinnen, die wiederum, die sind verheiratet, haben Kinder und eben wenig Zeit. Ist denn bei dir die Sehnsucht schon auch da nach, ich sage es mal so, nach Zärtlichkeit, vielleicht auch nach Sexualität? Ja, aber das ist eine Sache, gut, da weiß ich, ich bin nicht die Einzige, die dieses Problem hat, aber das ist jetzt eine ganz andere Geschichte. Natürlich leide ich darunter. Hast du schon mal mit einem Mann geschlafen? Nein. Ja, noch nicht. Ja, was tolle. Manchmal denke ich mir, das ist eine tolle Lebensbilanz. Ich bin 35 Jahre, habe noch nie mit einem Mann geschlafen und weiß aufgrund dieser Operationen auch damals, dass ich niemals eigene Kinder haben werde. Ja. Aber da, ich würde es gar nicht so negativ bewerten. Du sagst, das ist eine tolle Lebensbilanz. Es ist halt dein Leben. Ja, und wenn du körperlich zumindest wieder gesund bist oder einigermaßen fit, ja. Und es geht ja, so wie ich das gerade verstanden habe, auch mit der Angsterkrankung eigentlich etwas bergauf. Ne? Ja, also es ist inzwischen so, wie gesagt, dass ich mich bewegen kann, dass ich mich außerhalb von meinem Zuhause auch bewegen kann, sagen wir mal, 10 Kilometer von meinem Zuhause entfernt. Ach so, wenn es früher noch weiter weg könnte, dann hättest du Panik bekommen und hättest Sorge gehabt, dass du nicht wieder in die schützende Wohnung zurückkommst. Aber früher, da war es eben noch schlimmer, da konnte ich ja keine 10 Schritte aus dem Haus gehen. Ich wollte gerade noch mal was sagen, ja. Zu deiner Bemerkung, ne, das ist eine tolle Lebensbilanz. Selbstironie. Ja, ich glaube, man muss nicht immer alles an Sexualität messen. Man muss auch nicht unbedingt Kinder haben. Man muss nicht alles so traditionell machen. Ja. Ich finde, das eine Leben ist nicht wertvoller oder interessanter als das andere. Du hast jetzt dein Leben, so wie du es hast und sicher auch mit vielen auch schönen Seiten und auch guten Seiten. Ja. Sicher auch mit Sehnsüchten, aber... Das sehe ich auch so. Und was das betrifft, gut, ich werde nie Kinder haben, aber ich weiß schon, das Leben kann trotzdem lebenswert sein. Mhm. Ein Apfelbaum, der keine Früchte trägt, ist und bleibt trotzdem ein Apfelbaum. Genau. Ja, und ich bin trotzdem eine Frau, auch wenn ich keine Kinder habe. Das finde ich einen sehr guten Ausspruch. Also, damit habe ich mich schon trösten können. Aber du hast ja unsere Sendung, ich will, aber ich kann es nicht. Nur hast du mir erzählt, dass es schon viele Fortschritte gibt. Was wäre denn jetzt so, sag mal, das nächste Ziel oder wirklich ein Wunsch, dass du sagst, das würde ich jetzt wirklich auch gerne noch können und schaffen? Als nächstes wäre mein Wunsch, nach Mannheim fahren zu können. Mhm. Also ich wohne in einem Ort etwa 15 Kilometer von Mannheim entfernt. Ja. Ja. Einfach mal so nach Mannheim fahren, um zu bummeln, einzukaufen. Richtig. Oder? Ja. Gell? Und sich da frei und wohl zu fühlen, wie ich früher doch ganz gern gemacht habe, als donnerstags die Läden länger geöffnet haben. Gell? Und ich kann es nicht. Und aber wenn du jetzt schon mal auf 10 Kilometer bist, dann ist ja auch nicht mehr 15 Kilometer auch nicht mehr so ganz weit. Ne? Ja. Wie würde das denn gehen? Ich vermute mal, dass du kein Auto fährst, oder doch? Doch. Gerade das Auto, wenn ich selbst Auto fahren kann, das ist eine relative Sicherheit. Verstehe. Wenn ich dann irgendwo bin, dann hätte ich den Hintergedanken, wenn es mir schlecht geht, dann kannst du schnell dich ins Auto zurückziehen. Antje, ich will dir mal sagen, das kann ich so gut verstehen, was du sagst. Das habe ich in Ansätzen, wenn es mir schlecht geht. Habe ich sowas auch, dass ich, wenn ich ein Auto zur Verfügung habe, dass ich denke, das ist so meine Welt und meine Freiheit auch. Ne? Ja. Da ist das mein kleines Zuhause, in das ich mich zurückziehen kann. Und ich kann wirklich nach Hause fahren, wenn es mir danach zumute ist. Genau, also damit komme ich dann noch am weitesten, gell? Weil mir das relative Sicherheit gibt und eben Mobilität. Genau. Aber zum Beispiel, das ist wieder so eine Sache, ich würde ja gern Autobahn fahren, also größere Strecken zurücklegen und kann es nicht. Mhm. Denn der Gedanke kommt bei mir, wenn du auf der Autobahn bist, dann kannst du nicht mehr zurück. Selbst wenn du es wolltest, es geht nicht. Du musst geradeaus fahren und das macht mir Angst. Na gut, aber nach Mannheim kannst du sicher auch Landstraße fahren, von dir aus. So ein paar Schleichwege. Ja, ich meine, und dann mach es doch erstmal auf dem Wege und wenn du es dann irgendwann mal geschafft hast, ist das ja auch ein schöner Erfolg. Und die Autobahn kann ja warten, das ist vielleicht in ein paar Jahren, schaffst du das mit der Autobahn. Das hast du wieder schön gesagt. Es ist halt so ein Zentimeter für Zentimeter sich vorkämpfen. Ja, so ist das. Vorankämpfen. Ja, genau, so ist es. Ja, da hast du recht und seit ein paar Jahren quasi tue ich nichts anderes. Das finde ich toll. Und das zeigt auch, dass du Kraft hast und dass du auch Lebenswillen hast und auch Spaß am Leben hast, wenn du das wirklich tust. Insgesamt schon. Es ist einfach so wie eine dunkle Wolke an einem am Himmel und die Wolke, die will nicht weggehen. Dieser Gedanke, der zieht sich so durch mein Leben. Ich würde dies und das gern tun, aber ich kann es nicht. Dennoch finde ich es toll, was du schon geschafft hast, das, was du mir erzählt hast. Und ich bin richtig bei dir und drück die Daumen, dass es wirklich noch weitere Zentimeter für Zentimeter jetzt vorangeht. Ja, das finde ich. Und Gratulation, dass du hier angerufen hast und den Mut aufgebracht hast, auch hier zu sprechen. Mhm. Antje, möchtest du mit meinem Psychologen vielleicht noch ein paar Worte reden? Ja. Gut. Dann machen wir das so. Johannes ruft. Und entschuldige, ich wollte dir noch schnell sagen, hoffe, dass du einen schönen Urlaub gehabt hast. Hatte ich, ja, hatte ich, in der Tat. Ja, und den habe ich dir auch gegönnt. Aber irgendwie habe ich dich und deine Sendung irgendwie doch vermisst. Das ist sehr lieb von dir. Und ich bin froh, dass ihr wieder da seid. Super, freue ich mich. Liebe Antje, du legst auf und der Johannes ruft dich gleich an. Ist recht, ich bedanke mich. Alles Gute. Schönen Tag oder beziehungsweise schöne Nacht. Schöne Nacht noch, genau. Tschüss. So, jetzt haben wir noch mal was zu gestern. Und zwar schreibt Peter aus Leipzig zu David, der gestern angerufen hat. David war 17 Jahre alt, der gestern bei mir sich gemeldet hat. Und David hat einen jungen Mann erstochen. Und dazu schreibt Peter: Ich bin treuer Hörer seit Jahren, mittlerweile Volljurist, angehender Polizeibeamter im höheren Dienst, Polizeirat in Klammern, und war auch engagierter Parteipolitiker. Ich möchte im Gegensatz zu Domians harter Haltung für unser derzeitiges Jugendstrafrecht plädieren und Davids Message unterstreichen und ihm und Opfern wie Tätern von Gewalt ein wenig Hoffnung machen. Und Boris aus Berlin schreibt: Lieber Domian, schön, dass du wieder im TV bist. Wir haben dich den ganzen Sommer über vermisst. Und zu deiner Anruferin gestern, die gleichzeitig mit zwei Männern zusammen ist, also eine Dreierbeziehung hat. Die Dame ist meiner Meinung nach ein super Macker, ein super Macho, so schlimm kann gar kein Kerl sein. Wenn das ein Mann machen würde, dann wäre unsere gesamte Emanzenliga wieder im Schimpfen und Lamentieren. Ich glaube sowieso, dass Frauen grundsätzlich in Sachen Liebe verlogener und durchtriebener sind. In meinem gesamten Bekanntenkreis werden die Jungs nach Strich und Faden von den Mädels verarscht, belogen und hintergangen. Wirklich gute Frauen findet man nur selten. Das meint Boris aus Berlin. Eva, sicher eine gute Frau, 21 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Eva. Ja, unser Thema heißt: Ich will, aber ich kann's nicht. Ja, also bei mir geht's ums Lügen. Mhm. Ich habe ja schon als Kind damit ein Problem gehabt. Also mein Vater hat mir erzählt, dass es so mit 7 angefangen hat, mit so Kleinigkeiten, also so Notlügen, die das Kinder halt so haben. Aber das hat sich mit der Zeit, ist das so eine Art, merke ich, Lebensstil geworden. Also das ist interessant. Ich hatte einmal in all den Jahren eine Anruferin, die hat gesagt, ich bin so in etwa lügensüchtig. Ich muss immer lügen. Ist das bei dir auch so? Ja, also das Schlimme ist eigentlich, dass ich das gar nicht mehr im Griff habe. Also ich habe das Gefühl, ich kann das gar nicht selber entscheiden. Mhm. Sag ich jetzt die Wahrheit oder lüge ich jetzt? Ja. Und das macht mich am meisten kaputt. Also dass ich das Gefühl habe, das hat mich so im Griff. Also ich habe das nicht mehr im Griff, sondern das hat mich total. Habe ich das richtig verstanden, dass du manchmal selbst gar nicht weißt, was für dich die Wahrheit ist? Nee, also eher so, dass, also normalerweise, wenn man irgendwen belügt, dann überlegt man das vielleicht vorher oder denkt man schön drüber nach. Und ich merke, dass ich das gar nicht mehr kann. Ach so, dass du es gleich automatisch machst. Genau. Lügst du denn jetzt in diesem Moment hier in dem Gespräch mit mir auch? Nee. Nee. Dann wäre ja alles sehr kompliziert. Ja. Das heißt im Klartext, dass du fast immer alle Leute belügst. Ja. Das führt doch sicherlich zu sehr großen Komplikationen und zu heftigen Auseinandersetzungen mit deinem direkten Umfeld, oder? Ja, also es ist so, dass meine Eltern das schon ziemlich früh gemerkt haben. Also und die sind auch so, dass sie sagen, hey, du kannst immer kommen, du kannst das sagen. Wenn du gelogen hast, dann sag's, dann reden wir darüber und dann gucken wir, wie wir dir helfen können und so. Also für die nicht irgendwie so, dass sie jetzt sagen, du hast jetzt so oft gelogen, jetzt brauchst du gar nicht mehr kommen. Na gut, Eltern sind ja da vielleicht noch ein bisschen nachsichtiger. Wie ist es denn so mit Freundinnen oder mit einem Freund? Wie reagieren die darauf? Also ich hab dadurch schon viele Freundschaften kaputt gemacht. Glaube ich. Wenn die dir auf die Schliche kommen und das immer und immer wieder vorkommt, hat man irgendwann keinen Bock mehr, ne? Auf so jemanden. Hast du schon mal eine Beziehung? Ja. Und wie war das da? Also irgendwann kam das halt dann auch raus. Und dann, es ging aber nicht aus dem Grund kaputt, also da kamen mehrere Sachen zusammen. Was war denn die schlimmste Lüge, die du bisher gesagt hast, verbreitet hast? Das Schlimmste, oh je. Ich Ich weiß gar nicht. Also, sag mal so ein paar Beispiele. Also ich habe zum Beispiel mal, als ich meinen Führerschein gemacht habe, da bin ich beim ersten Mal durchgefallen und es war überhaupt nicht schlimm, weil total viele Leute, die ich kenne, durchgefallen sind. Und ich habe dann erzählt, ich habe einen Führerschein und bin dann mit dem Auto gefahren von meinem Papa und dann ist was passiert und also, es war nur das Auto kaputt. Das ging dann noch, aber das sind halt so Sachen, die eigentlich, das ärgert mich am meisten, dass ich weiß, dass es Sachen sind, die nicht notwendig sind, also wo ich nicht muss. Ja, naja, man muss eigentlich selten lügen, ne? Man sollte selten lügen müssen. Ja. Ich könnte mir auch vorstellen, in so einer Beziehung, dass man das auch so kleine Lügereien, die du sicher dann auch gemacht hast, dass die deinem Freund auch sehr auf die Nerven gegangen sind. So, jetzt weißt du das über dich und du weißt, dass du das so seit deinem 7. Lebensjahr hast. Gehst du da irgendwie ein bisschen gegen an? Hast du schon was unternommen? Oder wie gehst du damit um? Ja, also ich war einmal bei so einer Therapie, bei so einer Beratungsstelle und der hat mir gesagt, dass das nicht so schlimm ist, dass es schon wieder aufhört und so, dass ich mir da keine Sorgen machen soll und dann war das für den eigentlich dann okay. Wie lange liegt das zurück jetzt? Das war vor 3,5 Jahren. Ja, aber es ist dennoch schlimmer geworden und auch belastender für dich. Ja, also ich war dann nochmal bei einem. Und also bei dem ging es eigentlich immer nur um die, also ich konnte damit nicht viel anfangen, weil der hat eigentlich nur in meiner Kindheit rumgestochert und geguckt, was haben meine Eltern falsch gemacht, woran kann es liegen und so. Das hat mich irgendwie mehr belastet, wie dass es mir jetzt was geholfen hätte. Hast du denn für dich selbst eine Idee, woran das liegen kann, dass du immer lügen musst? Ich weiß nicht, also ich habe so das Gefühl, dass es irgendwie angefangen hat mal, ohne dass ich das jetzt nachvollziehen kann, wann oder warum. Und das ist einfach dann ein Stück von mir selber geworden. Ja, aber warum ist das so? Vor allen Dingen, du machst ja auch ständig die Erfahrung, dass es für dich nicht gut ist und für dich immer wieder in komplizierte Situationen führt. Was machst du vom Beruf? Ich bin Familienpflegerin bei der Diakonie. Wie ist das im Beruf? Bist du da auch verlogen und lügst viel? Also da habe ich es relativ im Griff. Aber ich sag mal, das liegt, glaube ich, eher mehr daran, dass ich nicht so lang in einer Familie bin. Also ich wechsle da immer ziemlich schnell wieder und dann... Nun bin ich ja froh, dass mein Zuschauer aus Berlin, der Boris, dich noch nicht getroffen hat, dessen Fax ich gerade vorgelesen habe, der schreibt, dass die Mädels ihn immer belügen und hintergehen. Da hätte er natürlich wieder einen Beweis. Wie machst du das so mit Jungs? Welche Lügen erzählst du denen? Ich habe schon lange keine mehr kennengelernt, aber ja, es sind eigentlich mehr total unlogische Sachen. Also, zum Beispiel? Einmal habe ich mal das falsche Alter gesagt, also was eigentlich auch nicht, ob ich jetzt 24 bin oder 21, ist eigentlich völlig egal. Also irgendwie wirklich so Pillepuh-Zeug, ne? Was ja, egal ist letztendlich, ne? Ja, so völlig unnötig eigentlich. Also völlig unnötig sind gar nicht mal so gravierende Lügen, sondern viel Kleinkram, die dich aber ins schlechte Licht drücken, wenn die Leute rauskriegen, dass du so drauf bist. Ne? Ja. Also, da muss irgendwas passieren, finde ich. Ja. Ich finde, da muss irgendwas passieren, Eva. Wenn du bisher Pech gehabt hast bei deinen Psycholeuten, dann musst du nochmal neu suchen, dass du auf jemanden triffst, der da richtig mit dir arbeitet, damit du das in den Griff bekommst. Denn das könnte ja, du bist jetzt erst 21, wenn sich das noch weiter verfestigt in dir, in deinem Leben, kann das üble Folgen haben, glaube ich. Es könnte auch sein, dass du dich völlig isolierst, dass du gar keine Freunde mehr hast und keinen Freund mehr findest und weiß ich was. Also ich habe halt auch Angst, dass ich irgendwie gar nicht mehr damit aufhören kann. So, das meine ich auch, ja. Ja, und je älter man wird, desto mehr verfestigt sich ja so ein Verhalten, auch so ein Verhaltensmuster. Und ich merke, dass ich einfach gerade die Chance hätte, weil ich gerade Freunde habe, die das wissen, also wo ich Mut aufgebracht habe, das zu sagen. Und die gesagt haben, okay, und wir möchten dir da echt helfen. Du musst es halt nur sagen. Das ist eine gute Voraussetzung. Du hast nette Freunde. Die zweite gute Voraussetzung ist, dass du selbst was an dir verändern willst. Also drittens heißt das jetzt, du musst zu einem guten Psychologen. Und wir können dir vielleicht behilflich sein, noch mit ein paar Tipps, wie man einen guten Psychologen findet. Okay? Okay. Leg mal auf, wir rufen gleich nochmal zurück. Gut, danke. Alles Gute, tschüss. Tschüss. 1:29:30, eine ganz kleine Pause. 1:30 Uhr. 1:30 Uhr, genauso ist es. Hier ist Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon Talkshow Domian. Heute Nacht haben wir ein festes Thema. Das Thema heißt, ich will, aber ich kann es nicht. Seid ihr oder vielleicht wart ihr schon lange in einer Lebenssituation, seid es immer noch, dass ihr sagt, ich will dieses gerne machen, ich möchte das gerne machen, aber ich kann es nicht. Ich möchte von der Sucht loskommen. Oder es ist irgendetwas anderes, von dem ihr sagt, ich traue mich aber nicht, ich möchte das so gerne, ich bin zu feige dafür. Oder ihr sagt, mir sind die Hände gebunden. Egal, was ich auch mache, ich kann es einfach nicht. Ich will es, aber ich kann es nicht. Also, wenn ihr mit mir über eine solche Lebenssituation, in der ihr vielleicht steckt oder schon lange steckt, reden wollt, dann ruft mich an. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer lautet 0800 5678 110. Janine begrüße ich herzlich. Hallo. 19 Jahre alt. Ja. Guten Morgen. Guten Morgen. Erzähl mal, in welcher Situation du bist, dass du sagst, ich will das, aber ich kann es nicht. Mhm. Und zwar bin ich 19 und von meinem Vater missbraucht worden. Mhm. Und möchte ihn halt anzeigen, aber irgendwie kann ich es nicht. Ja. Janine, wie lange liegt es zurück, dass dein Vater dich missbraucht hat? Ja, eigentlich knapp 2 Jahre bin ich nicht mehr zu Hause. Mhm. Und dass ich nicht missbraucht worden, das kommt manchmal noch vor. Heute, also, heute noch? Ja. Und wann fing das an? Wie alt warst du da? Meine Mutter sagt 5. 5 Jahre? Ja. Sag deine Mutter, das heißt, deine Mutter weiß das. Ja. Und wo lebst du jetzt im Moment? In einer Wohngruppe. In einer Wohngruppe? In seiner betreuten Wohngruppe, oder? Mhm. Ja. Ich bin ein bisschen irritiert, du hast so eine sehr junge Stimme, aber du bist wirklich 19 Jahre alt. Mhm. Ja. Deine Mutter weiß, dass dein Vater, ich sag, deine Mutter weiß, dass dein Vater dich ab dem 5. Lebensjahr missbraucht hat, sexuell missbraucht hat. Ja, die war oft genug dabei. Und es geht heute immer noch, obwohl du 19 Jahre alt bist, passiert das ab und zu noch? Ja, das letzte Mal war vor fünf Monaten. Wie kommt es dann zu der, wie kommt es überhaupt dazu? Gehst du dann, besuchst du dann die Eltern oder den Vater oder wie passiert das? Ja, also manchmal komme ich noch zu Besuch, weil ich halt, weil meine Mutter mir noch leid tut, dass sie halt noch da ist. Mhm. Leidet ja. Deine Mutter auch sehr unter diesem Vater? Also ich muss dazu sagen, meine Eltern sind beide Alkoholiker. Mhm. Und ja, mein Vater sagt halt, dass er davon nichts weiß. Wovon nicht? Also, dass er mich missbraucht hat. Also, ich mache ihm ja den Vorwurf. Also, du hast ihm das Gegenüber schon ausgesprochen und hast gesagt, ja. Hey, du. Und dann sagt er, nein, das stimmt gar nicht oder ich weiß das gar nicht. Ja, genau. Mhm. Schlägt dein Vater deine Mutter? Ja. Mhm. Gibt es noch andere Kinder in dem Haushalt? Ja, mein Bruder, aber der ist schon 23 und ist kaum zu Hause. Mhm. Also, im Moment leben die Eltern allein. Mhm. Dann gehst du ab und zu dahin, weil deine Mama dir leid tut. Ja. Und dann kann es passieren, so jetzt auch vor ein paar Monaten, dass dein Vater dich wieder erneut zwingt, mit dir, mit ihm zu schlafen. Ja. Wie ist das für dich? Was empfindest du dabei? Ja, Hass, Ekel. Hm. Es ging regelmäßig bis zu deinem 17. Lebensjahr. Mhm. Wie oft kam das vor in der Woche? Ja, in den letzten Jahren fast jeden Tag. Und die Mutter war manchmal sogar dabei? Ja. Hast du nicht Wut und Hass auf deine Mama, dass die nicht dazwischen gegangen ist, dass die nicht die Polizei gerufen hat? Ja, klar. Wie kann ich mir denn die Situation vorstellen, wenn du jetzt nach Hause gehst und die besuchst? Und dann passiert es. Und dann ist es passiert. Was geschieht denn danach? Setzt ihr euch dann an den Kaffeetisch alle wieder miteinander? Oder was passiert dann? Ja, so ungefähr. Also das heißt, du gehst gar nicht direkt dann nach Hause, sondern bleibst dann da? Ja, so ungefähr. Kannst du denn überhaupt mit dem Mann normal reden? Nicht wirklich. Wie alt warst du, als du zum ersten Mal das mit deiner Mutter so besprochen hast und thematisiert hast? All das Unglück. Ja, besprochen habe ich das nie mit ihr wirklich. Also sie sagt immer, es ist nicht wahr. Aber du musstest ja irgendwann mal gesagt haben, hier, das macht der mit mir. Wie alt warst du da? 12. Wer weiß davon, Janine? Meine beste Freundin. Und halt die Betreuer. Die Betreuer, bei denen du da wohnst und die dich betreuen. So, jetzt stehst du vor dem großen Problem. Soll ich meinen eigenen Vater anzeigen? Ja. Was hält dich davon zurück, es zu tun? Also er hat oft genug gesagt, erstens, dass er sich nicht daran erinnern kann und zweitens, dass er, wenn dann, meine Mutter umbringen würde. Und du hast Angst, dass er das macht? Ja. Hast du auch Angst? Ja. Ja, also ich weiß nicht, ob er es machen würde, aber ich zutrauen würde ich ihm schon. Mich wundert sehr, dass du nach all dem, was du mitgemacht hast, dass du dann trotzdem da nochmal hingehst, auch wenn dir deine Mutter leid tut. Weil du kannst ja davon fast ausgehen, dass es wieder passiert, wenn du dorthin gehst, in das Elternhaus. Weiß ich auch nicht. Das passiert dann einfach so, du machst es. Ja. Du hast mit deinen Betreuern darüber gesprochen. Welchen Rat haben die dir denn gegeben? Ja, also die haben mir das Ganze überlassen und haben halt gesagt, dass es nicht schlimm ist, wenn ich es nicht mache. Aber ich habe immer das Gefühl, also wenn ich es nicht mache, dass die mir nicht glauben. Dass wer nicht glaubt? Die Betreuer? Ja. Hast du denn in den letzten Jahren psychologische Hilfe bekommen, nach all dem, was dir angetan worden ist? Ja, also ich habe jetzt vor 2 Monaten eine Therapie angefangen. Ja, hast du in der Therapie, also mit dem Psychologen, auch darüber gesprochen, ob du deinen Vater anzeigen sollst oder ob du es... Warum nicht? Ja, also die Therapeutin ist noch ganz neu und wir haben halt also noch nicht so wirklich darüber gesprochen. Achso, der weiß das noch gar nicht, was da passiert ist. Ja, doch schon, aber halt über Anzeige und sowas. Soweit waren wir noch nicht. Aber es beschäftigt mich halt. Ja. Wäre das für dich auch so eine Genugtuung, endlich mal den Hass vielleicht auch loszuwerden und ihm jetzt auch eins auszuwischen, indem du ihn anzeigst und dass er eine richtige Strafe bekommt? Würde dir das auch gut tun? Auf jeden Fall. Ja. Ja, weil ich doch immer auf eine Art habe, ich lebenslänglich gekriegt und er nicht. Das ist genau richtig ausgedrückt, Janine. Ja. Genau richtig. Und ich will dir meine persönliche Meinung sagen. Ich finde auch, dass solche Männer, die das tun, unbedingt angezeigt werden sollten. Unbedingt. Aber ich finde auch, dass die Frauen oder die Mädchen, die das haben, ertragen müssen, die müssen das selbst für sich entscheiden, ob die das wirklich wollen und ob die auch stark genug sind. Denn da kommen ja auch viele unangenehme Sachen auf dich zu. Dann, ja. Ne, da gibt es Verhöre und Aussagen und weiß ich was alles. Aber ich würde dich gerne dazu ermutigen, vor allen Dingen vielleicht auch mit Hilfe deines Psychologen, zusammen diesen Schritt zu unternehmen. Vielleicht auch noch mit Hilfe von anderen Betroffenen. Ich möchte dich gleich gerne noch zu meinem Psychologen weiter verweisen, dass du dich mit dem unterhalten kannst. Es gibt ja auch sehr viele Organisationen, Hilfsorganisationen für missbrauchte Menschen, missbrauchte Kinder, dass du vielleicht da auch noch einen Kontakt aufnimmst, weil da sehr kompetente Leute sitzen, die richtig Ahnung haben und die dir auch helfen können. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich fände es sehr, sehr toll, wenn du schaffen würdest, ihn anzuzeigen und es durchziehen würdest. Ja, ich fände es ganz toll. Ich glaube, es tut dir gut und der kriegt endlich, wenn auch nicht so eine harte, aber immerhin, er kriegt eine Strafe. Ja. Und wenn du das machst mit Menschen, die dir helfen, damit du auch stabil genug bist dabei und nicht zu sehr leidest, dann ist das eine gute Sache, finde ich. Ja, denke ich auch. Ja. Also, wie versprochen, jetzt das Gespräch noch mit dem Johannes, meinem Psychologen. Du legst bitte auf, der Johannes ruft an. Und wenn du es durchziehst, wünsche ich dir wirklich alle Kraft der Welt und toi toi toi, dass alles gut läuft. Ja, danke schön. Auf Wiederhören, Janine. Tschüss. Tschüss. Dirk, 32 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Dirk. Ja, ich rufe an, weil ich wieder anfangen möchte, mit meiner Mutter Kontakt aufzunehmen. Mit der Mutter? Ja. Das möchtest du, aber irgendwie kannst du es nicht. Genau. Mhm. Meine Eltern haben sich 1985 scheiden lassen. Mhm. Meine Mutter ist 1983 aus dem Haus gegangen. Mhm. Über Nacht, hat 4 Kinder alleine zurückgelassen. 4 Kinder? 4 Kinder waren wir damals. Du warst 12 in der Kante ungefähr? 13. Ich. 13. Mhm. So, und mit meinem Vater habe ich mich inzwischen auch schon zerstritten. Nur mir sind jetzt nach und nach Fragen aufgekommen, die ich dann auch irgendwie nach und nach, wenn ich wieder mit ihr Kontakt aufgenommen habe, Fragen stellen möchte, was damals war. Also, nochmal im Klartext. Seit fast 20 Jahren hast du die Mutter nicht gesehen. Genau. Weißt du überhaupt, wo sie ist, was sie macht, wie es ihr geht? Ich war vorgestern beim Meldeamt, habe ihre Adresse rausgekriegt. Mhm. Und vom Meldeamt aus ist das sogar nur 5 Minuten Fußweg. Ich bin sogar am Haus vorbeigegangen. Ach, das heißt, es kann sein, dass du ihr öfter schon über den Weg gelaufen bist und sie gar nicht erkannt hast. Das glaube ich nicht, weil es in einer anderen Stadt ist, wo ich wohne. Ach so. Mhm. So, und jetzt weiß ich auch, die ist wieder neu verheiratet. Mhm. Und ich habe sogar gestern angerufen. Und? Nur es war der Mann am Telefon. Mhm. Und wie gesagt, sie ist mit einem Marokkaner verheiratet. Mhm. Nur wo er gestern am Telefon dran war, habe ich gleich gesagt, oh, ich habe mich falsch verbunden. Mhm. Dann hat wieder aufgelegt. Hast du Wut auf deine Mutter, dass sie dich und euch damals alleine gelassen hat? Ja, vor einigen Jahren, ja. Und du weißt letztendlich nicht, was da vorgefallen ist? Nicht ganz. Ich weiß nur, dass sie damals stark getrunken hatte. Mhm. Ich musste sogar damals bei der Scheidung zum Gericht hin und musste entscheiden, zu welchem Elternteil ich hin wollte. Ach so. Und sind denn alle Kinder zu dem Vater gegangen? Ja. Alle? Hast du denn mit den Geschwistern Kontakt? Ja, vor 2 Monaten ist sogar so passiert, da waren plötzlich 2 Geschwister vor meiner Tür gestanden, wo ich auch schon längere Zeit keinen Kontakt mehr hatte. Mhm. Sind die denn auch so interessiert daran, die Mutter mal kennenzulernen und mit ihr zu reden, oder ist denen das eher egal? Denen ist das egal, aber ich habe mit meinem Bruder schon drüber gesprochen und er meinte, also ich bin erwachsen, meinte, ich müsste es selber entscheiden. Mhm. Wie hat denn dein Vater dich so erzogen? Hat er viel Schlechtes über die Mutter erzählt oder war das so ein Tabuthema, die Mutter? Also damals hatte er nur, nach der Scheidung hat er mir erzählt, ich bin ja, wo ich entschieden habe, wo ich gesagt habe, ich möchte zu meinem Vater. Mhm. Dann bin ich ja aus dem Gerichtssaal wieder rausgegangen und mein Vater hat mir hinterher erzählt, dass sie gesagt hätte, sie hätte mich sowieso nicht genommen. Mhm. Gut, ich sag mal, okay, ich weiß, dass sie früher nichts hatte und stark getrunken hatte. Gut, das war die erste Reaktion, aber so die Zeit dann später. Habt ihr viel über die Mutter geredet oder war das gar kein Thema? Nein, das war kein Thema. War kein Thema. Nun warst du warst 13 Jahre alt. Da hat man ja schon eine ganze Menge erlebt. Wie sind deine Erinnerungen an die Mutter vorher, also vor der Scheidung? Wie war dein Verhältnis zu ihr? Ja, also von meiner Geschwister her aus sagen sie auch jetzt, immer noch, ich wäre Mutters Söhnchen gewesen. Mhm. Und warum hast du dich dann für den Vater entschieden und nicht für die Mutter? Ja, es waren viele Gründe, waren das eigentlich. Weil ich dachte, okay, sie hat nichts und so. Und mein Vater war dann arbeiten und ich war da auch, wie gesagt, in der Schule und sowas alles. Ne? Also du hast gedacht, du hast es beim Papa besser vielleicht als bei der Mutter. Ja, genau. Mhm. Sie war Alkoholikerin damals. Hast du das als Kind mitbekommen? Hast ja, du da, ja? Hast du darunter gelitten, dass die Mutter getrunken hat? Ja, es war sogar so, ich bin sogar damals ab und zu sogar in Geschäfte gegangen, habe ihr sogar Alkohol besorgt. Ne? Mhm. Wie hast du das als Kind wahrgenommen? Wie sind deine Erinnerungen? Fandst du das traurig und warst du verzweifelt, dass die Mama sich da immer einen hinter die Binde kippt? Oder war das so nur fast schon normal? Das war schon irgendwie traurig. Mhm. Ich hab auch mitgekriegt, bevor meine Mutter abgehauen ist, habe ich auch oft mitgekriegt, dass meine Eltern sich auch gestritten haben. Mhm. Hat sie dich, wenn sie besoffen war, gut behandelt oder hat sie dich geschlagen und war unfreundlich zu dir? Ja, das sind eigentlich Sachen, so, die schwirren mir noch so schämenhaft im Kopf rum. Nämlich? Dass teilweise auch Negatives passiert ist. Teilweise Negatives. So, das Ganze liegt jetzt lange zurück, über 20 Jahre. Jetzt ist dein Wunsch, ich will die Mutter wieder treffen. Und du warst ja schon aktiv und hast rausbekommen, wo sie wohnt. Ich kann das gut verstehen, dass man den Wunsch hat. Und ich kann es auch gut verstehen, dass man das dann durchziehen will. Jetzt ist der nächste, steht der nächste Anruf an, ne? In der Hoffnung, dass sie am Telefon ist und nicht der Mann, der Neue. Ich habe da auch schon überlegt, Briefe zu schreiben, aber ich bin nicht so ein großer Brieffreund, also der gut schreiben kann. Gut, dann mach es doch wirklich so, dann ruf so lange an, bis sie am Telefon ist. Oder ich habe jetzt so überlegt, dass ich jetzt zu meiner Frau gesagt habe, weil ich jetzt nicht weiß, wie jetzt der Mann jetzt darauf reagiert, wenn jetzt plötzlich ein fremder Mann da anruft, dass sie hinterher Ärger kriegt. Da habe ich dann halt zu ihr gesagt, hör mal, ob die nicht dann anrufen würde, sie das irgendwie in den Wege leiten kann. Ja, naja, ich finde schon mal gut, dass du nicht einfach vor der Tür stehst. Das wäre vielleicht ein bisschen sehr, sehr direkt. Mit dem Anrufen finde ich es eigentlich okay. Sie ist eine erwachsene Frau. Sie hat eine große Verantwortung weggegeben, nämlich 4 Kinder. Dann muss sie jetzt auch Frau genug sein, am Telefon muss sie dem standhalten, mit dir konfrontiert zu werden. Also zu viel Vorsicht würde ich da auch nicht walten lassen. Ich kann verstehen, dass du nicht mit dem neuen Mann da reden willst. Nee, aber ich habe jetzt auch so ein bisschen im Hinterkopf ein bisschen Angst, dass ich da anrufen will, dass sie wirklich keine Lust hat auf Kontakt. Ja. Ja, das kann natürlich passieren und das wäre eine große Enttäuschung für dich. Es kann aber auch sein, wollen wir das mal hoffen, dass sie ganz glücklich ist, dass sie sich vielleicht in all den vielen Jahren sehr, sehr, sehr viele Gedanken gemacht hat und auch ein schlechtes Gewissen hat. Und eigentlich wäre das ja normal, dass eine Mutter darüber nachgrübelt, was ist denn mit meinen 4 Kindern passiert. Es sind 4 Kinder und sie vielleicht ganz glücklich ist, wenn endlich mal ein Signal kommt. Du musst einfach das Risiko eingehen, dass sie sagt, nein, ich will mit euch nichts zu tun haben. Aber dann weißt du auch, woran du bist. Aber ist das denn nicht irgendwie auch komisch, sag ich mal? Ich habe jetzt, wie gesagt, gestern im Telefonbuch umgeblättert. Wir wohnen quasi 25 Kilometer entfernt. Mhm. Wie gesagt, ich habe jetzt gestern im Telefonbuch geguckt, da habe ich ja die Telefonnummer rausgekriegt, was mir Spanisch ist, dass sie einen ausländischen Mann hat, dass sie aber als Namenträger im Telefonbuch. Ja, allein. Das kann ja sein. Vielleicht hat sie auch nur ihren Namen behalten. Nee, sie hat den Namen von ihrem Mann angenommen. Ach so, na gut. So, das aber dass sie jetzt mit ihrem Vornamen da steht, das kam mir so ein bisschen spanisch vor. Ja. Gedacht. Es kann das auch, dass man sie findet. Vielleicht ist es ein heimliches Signal, vielleicht ist es aber auch einfach nur, ich weiß es nicht, irgendeine Nachlässigkeit oder so. Ich finde, Dirk, dass du weiter am Ball bleiben solltest. Und rufe so lange an, bis du deine Mutter, bis sie am Telefon ist. Mhm. Und wenn du auch mit zitterndem Herzen da sitzt am Telefon, sprich sie da an und sag, hier, ich bin Dirk, dein Sohn. Mir kommt das aber auch dann irgendwie komisch vor, wenn ich jetzt andauernd den Mann am Telefon habe. Ne? Na gut, du hast es jetzt einmal gemacht. Vielleicht arbeitet der, ruf doch mal morgens an oder kurz vor Mittag oder so, wo man davon ausgehen kann, dass er vielleicht nicht da ist. Und wenn es nur dreimal so ist, dann könntest du ja auch mal sagen, ich hätte jetzt gern die Frau so und so gesprochen. Okay. Ne? Alles Gute. Und mach es, zieh es auf jeden Fall durch. Du hast jetzt schon viele Schritte gemacht und musst auch den letzten Schritt auch noch machen. Okay. Okay, viel Glück. Ja, danke. Tschüss. Anna, 23 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Anna. Die Anna will auch etwas und kann es nicht. Und zwar ist ein sehr schwerer Thema für mich zu reden. Und es geht darum, ich war verheiratet mit den Türken. Ich wurde von denen mehrmals vergewaltigt. Mhm. Hat mich auch zu Hause eingesperrt. Und einfach, ich komme mit denen eben selber nicht klar. Mhm. Wie lange warst du verheiratet? 2,5 Jahre. 2,5 Jahre. Wie lange bist du jetzt getrennt von ihm schon? Ich bin frisch getrennt. Also geschieden bin ich jetzt seit ungefähr 2 Wochen. Ach so, getrennt bin ich seit Februar. Also ich bin praktisch von ihm abgehauen. Ja. Seit 2 Wochen getrennt, geschieden. Seit Februar getrennt. Ist die Trennung einfach verlaufen oder hat er dir da auch noch viel Druck gemacht? Ich habe mich von ihm getrennt bereits im Juni 2001. Mhm. Hat es immer geschafft, mich unter Druck zu setzen, dass ich praktisch zu ihm zurückgekehrt bin. Mhm. Als ich dann entschloss, ihn anzuzeigen, deswegen dachte ich es auch, hat er mich dann im Oktober dann entführt. Hat mich praktisch in ein Hotel eingesperrt, wo keiner da war. Mhm. Ich war von morgens bis abends praktisch eingesperrt. Ich konnte gar nichts tun. Ich meine, ich hatte auch total Angst, dass er mir immer wieder was antun würde. Mhm. Da wurde ich auch mehrmals dann auch von ihm vergewaltigt. Und ich meine, sobald ich darüber nur rede, fange ich an zu weinen, weil diese Geschichte ist schon ein bisschen schlimm. Also du hast eine richtige Hölle hinter dir. Genau. Du bist eingesperrt worden, du bist wie eine Sklavin behandelt worden, du bist vergewaltigt worden und geschlagen worden. Ja. Also ist alles Schlimme, was man sich vorstellen kann, ist passiert. Genau. Nun heißt ja diese Sendung, unser Thema heute, ich will, aber ich kann es nicht. Was ist das bei dir genau? Bei mir ist es so, dass ich einfach so leben will wie früher. Ich will wieder Menschen vertrauen, mich auf die Straße trauen, ohne hinter mir zu gucken. Vielleicht kommt da jemand, vielleicht will er mir was. Mhm. Ich will wieder glücklich sein. Einfach, das ist so, wie ich früher war. Ich will mich wieder so sehen, wie ich war. Also ganz normal. Genau. Hast du denn im Moment immer noch Angst vor ihm, dass er dich bedroht, dass er dir auflauert oder irgendwelche schlimmen Dinge mit dir vorhat? Also sobald ich auf die Straße gehe, gucke ich mich schon um. Wenn ich nur Motor höre von Auto, was ähnlich ist wie von denen, fange ich auch schon an zu zittern. Ich drehe mich um, wenn ich nur Schlüssel höre oder dieses Husten, was er hatte. Ist denn diese Angst im Moment noch begründet? Das heißt, kann es wirklich sein, dass er wieder auftaucht? Oder ist die einfach so tief in dir drin, dass du gar nicht davon loskommst? Ich glaube immer noch daran, dass er mir was antun wird, weil ich meine, da hat es auch selber gesagt, dass es kommt mal die Zeit, dann wird er mir auf jeden Fall was antun wollen, weil er wird das nicht so einfach auf sich nehmen, dass er im Gefängnis deswegen war. Ach so, du hast ihn sogar angezeigt. Genau. Ah ja. Aber er ist aus dem Gefängnis jetzt wieder raus? Er ist wieder draußen und bedroht mich immer noch. Ich habe mehrmals mein Telefon mal gewechselt. Er bedroht mich, damit ich nicht aussage vor dem Gericht. Sein Vater ist auch damit schon beschäftigt, die finden irgendwelche Leute, die mich auch irgendwie unter Druck setzen sollen und ich weiß selber auch nicht mehr. Wie lange war er im Gefängnis? 3 Monate nur. Mhm. Hast du darüber nachgedacht, ganz aus der Gegend, aus der Stadt oder aus dem Ort, in dem du lebst, wegzuziehen und irgendwo anders ganz neu anzufangen? Ich habe es versucht, aber ich bin momentan arbeitslos, das heißt, ich bin gar nicht in der Lage, überhaupt arbeiten zu gehen. Mhm. Als ein Arbeitsloses ist es sehr schwer, eine Wohnung zu finden. Mhm, klar. Ja, das wäre ja das Allerbeste, wenn du irgendwie wirklich eine ganz neue Existenz irgendwo dir aufbauen könntest, dass er gar nicht an dich herankommt. Du meinst also, die Eitelkeit bei ihm, der Stolz ist so verletzt, dass der irgendwie auf Rache aus ist. Wie auch immer, wann auch immer. Ja, also ich glaube fest daran, also bei mir zu Hause, ich habe Alarmanlage mir geholt, die angeschlossen. Ich schlafe in der Nacht gar nicht. Mhm. Also ich bin am Zittern, ich schlafe erst, wenn es heller wird. Also die Angst ist schon stark. Wer steht dir denn bei? Meine Familie. Deine Familie? Mein Vater, meine Mutter, meine Schwester. Mhm. Bist du selbst auch türkischer Abstammung? Nein. Nein. Mhm. Wie steht deine Familie denn dazu? Was raten die dir, was du tun sollst? Ja, die meinen, dass ich zum Arzt gehen deswegen sollte, auf jeden Fall darüber reden sollte. Aber das ist so, ich schäme mich in mir drin, überhaupt darüber zu reden, weil jemand hat mich so gedemütigt, dass... Mhm. Aber es geht ja nicht nur um den Arzt, sondern es geht ja um ganz klare Angst, ne? Es geht um Fakten, um Dinge, die passieren könnten, ne? Ja, meine Eltern meinen, im Moment sollte ich noch nichts, also jetzt mich nicht verrückt machen deswegen, weil im Moment ist praktisch noch gar nichts. Das ist noch so, dass meine Eltern auch im gleichen Haus wohnen, sodass ich praktisch mir gar nichts antun könnte. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man das auch so vielleicht ein bisschen durcheinander bringt. Was ist nur realistisch und was ist nicht realistisch, weil du einfach so viel Angst hast, ne? Weil du so viel grauenhafte Sachen mitgemacht hast. Dass du bei jeder kleinen, wenn irgendwo ein kleines Geräusch ist, schon in Angst und Schrecken versetzt wirst. Da ist der Rat deiner Familie natürlich nicht falsch, dass die sagen, du müsstest dich eigentlich auch mal in eine Behandlung begeben, dass du lernst, mit der Angst fertig zu werden. Das Schlimmste, ich war schon bei mehreren Ärzten, außer Medikamente bekomme ich praktisch von denen gar nichts. Aber das ist nicht der richtige Weg mit den Medikamenten, das muss anders laufen. Ich habe schon praktisch alles versucht und das geht einfach nicht weg. Mhm. Anna, ich schlage vor, dass wir dich gleich nochmal zurückrufen. Und wir so ein paar Sachen mit dir beraten, die wir nicht in aller Öffentlichkeit hier beraten müssen. Das wäre nett. Ja, so machen wir das. Du legst bitte auf und wir rufen gleich nochmal an. Okay, vielen Dank. Alles Gute, tschüss. Katrin, 18 Jahre alt, guten Morgen. Hallo? Hallo Katrin. Ja, hallo. Mein Problem ist, dass ich meine Ausbildung anfangen will und das wahrscheinlich nicht schaffe. Also, was für eine Ausbildung ist das? Im Krankenhaus, Krankenschwester. Krankenschwester. Das ist mein sehnlichster Traum sozusagen. Ja. Und Ich habe so die Prognose vor 4 Wochen gestellt bekommen. Ich war im Krankenhaus und ich habe Panikattacken. Mhm. Das ist also so eine psychische Sache eben. Mhm. Und ich habe es aber eigentlich schon seit Februar. Ja. Und du hast die Sorge, dass aufgrund dieser Panikattacken, aufgrund deines seelisch-körperlichen Zustandes, du nicht fähig sein wirst, die Ausbildung anzufangen. Ja, weil das ist ziemlich schwer. Ich traue mich nicht mehr von alleine rauszugehen. Mhm. Meine Mutter muss immer dabei sein. Ja. Und ich. Jetzt habe ich gerade am Anfang nicht so richtig verstanden. Hast du denn die feste Zusage für die Lehrstelle schon? Ja, die habe ich. Die hast du schon. Also du könntest rein theoretisch anfangen. Ich könnte anfangen, aber es wird wahrscheinlich nicht möglich sein. Wann ist das genau Anfangsdatum? Im Oktober, 1. Oktober. 1. Oktober. Also in 3 Wochen. Das ist ja nun schon bald. Hm. Mhm. Ich habe nämlich das seit Februar, da hatte ich ein Grippevirus und da fing das erste Mal an. Mhm. Das sind dann so Symptome, ich werde jetzt jeden Moment sterben, ohnmächtig werden oder es passiert irgendwas Schlimmes. Mhm. Dann kommt Herzklopfen, Atembeschwerden, ja. Ein komisches Sehen. Also es ist ganz, man kann das nicht richtig erklären. Es ist so ein Sehen, als wenn man unwirklich wäre, als wenn die Umwelt unwirklich wäre. Mhm. Und das heißt, du hast gerade schon gesagt, dass du dich nicht traust, alleine rauszugehen, wenn dann nur in Begleitung deiner Mutter zum Beispiel. Auch gar nicht so unternimmst, geschweige denn dich mit Freunden mal abends triffst oder Disco und so ist das gar ist nicht. Das ist ganz unmöglich. Also ich bin seit April, Mai ständig zu Hause. Also völlig isoliert? Ja. Hast du denn zu Hause auch so Angst an Attacken oder fühlst du dich zu Hause relativ... Nein, also ich fühle mich schon sicher zu Hause, aber die Angstattacken sind deswegen zu Hause genauso. Mhm. Nun steht dieser Termin ja schon lange fest, dass du am 1. Oktober anfangen kannst mit der Lehre. Hast du denn jetzt in den letzten Monaten irgendwas medizinisch, psychologisches unternommen? Ja, also es fing ja an, dass ich ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Da bin ich nachts aufgewacht mit Herzrasen. Mhm. Dann Herzstolpern auch. Schlimmes Herzstolpern, Atembeschwerden. Ja. Meine Mutter hat dann auch selbst irgendwann Angst bekommen und ist mit mir ins Krankenhaus gefahren. Und die haben mich gleich da behalten, haben auch im Krankenhaus nicht mehr den Puls runterbekommen, trotz Medikamente. Mhm. Meinst du denn, dass das ein körperliches, ein somatisches Problem ist oder ist es vielleicht ein rein seelisches Problem? Nein, es ist schon festgestellt, dass es rein seelisch ist. Es wurde bei mir Lunge untersucht bis aufs Kleinste, das Herz untersucht bis aufs Kleinste, also es ist rein psychisch. CT vom Gehirn und EEG wurde auch schon gemacht, das ist alles durchgecheckt. Ja. Und das ist auch das Schwere, ich kann damit schlecht umgehen, weil ich weiß, ich habe nichts und das kommt trotzdem und ich kann nichts dagegen tun. Ja. Nein, du darfst nicht sagen, ich habe nichts. Du hast sehr wohl was. Ja. Du hast nur körperlich nichts, aber da warst du hast seelisch, Geist. Ja, seelisch hast du was. Ja, und dann haben die mir im Krankenhaus eben Tabletten verschrieben. Mhm. Schwere Tabletten auch. Die einen Tavor, das sind Beruhigungsmedikamente, von denen kann man abhängig werden. Ich weiß, das sollte ich nur im äußersten Notfall nehmen. Aber Katrin, wenn das jetzt so klar ist, dass es nichts Körperliches ist, dann gehörst du zu einem Psychologen, der dir hilft. Da bin ich jetzt auch schon. Mhm. Ich habe auch Gesprächstherapie verschrieben bekommen. Ich sollte eigentlich auch mit Medikamenten anfangen, weil das einfach der einfachste Weg ist, dass ich meine Ausbildung anfange, damit zurechtzukommen. Mhm. Aber ich möchte es nicht. Also ich habe Angst davor, die Tabletten zu nehmen. Ich habe Angst, entweder, dass es mir nichts hilft oder dass ich Nebenwirkungen habe. Und jetzt bin ich auch schon bei einem Psychologen und die hat mir heute auch gesagt, dass ich ein ziemlich schwerer Fall bin, weil äußerlich, also im äußeren Umfeld alles bei mir in Ordnung ist. Katrin, also ich bin eben auch mal sehr gebremst, was diese Psychopharmaka anbelangt. Ich weiß aber auch, dass es viele Erkrankungen gibt, die man erstmal am Anfang so behandeln muss. Und wenn dein Psychologe, wenn du das in Zusammenarbeit mit deinem Psychologen machst und wenn der sagt, hier, für den Anfang der Therapie, vielleicht sogar für den Beginn der Lehre, ist es ganz gut, wenn du die Pillen schluckst, dann würde ich dem auch vertrauen und das so machen, wenn du danach dann gesprächstherapeutisch behandelt wirst. Ja, aber das ist echt schwer bei mir, weil ich habe eben Angst davor, irgendwas Körperliches zu bekommen. Oder verstehe ich. Gut, aber dann solltest du dann aber auch ein bisschen Vertrauen in deine Ärzte oder deine Psychologen haben. In die habe ich voll Vertrauen, aber in die Medikamente nicht. Ich habe im Internet auch geschaut nach diesen einen Medikamenten. Gut, aber du solltest vielleicht auch nicht selbst so viel rumforschen. Natürlich. Wenn der Arzt oder der Psychologe dir sagt, pass auf, Katrin, das machen wir jetzt mal 4 Wochen mit den Medikamenten, dann würde ich einfach sagen, okay, das kann man dann auch wirklich hinnehmen. Aber die 4 Wochen, wenn es mir bleiben, dann müsste ich sie länger nehmen. Die bräuchten auch erst 2-3 Wochen, bis sie zum Wirken anfangen. So, jetzt stehe ich in einer großen Problematik. Die Sendung ist gleich vorbei. Ja, kein Ich würde auch noch gerne ein bisschen mit dir reden. Ja. Das heißt, wir rufen dich auch gleich nochmal an, Katrin. Du legst jetzt bitte auf und wir rufen gleich nochmal an. Okay. Alles Liebe, tschüss. Tschüss. Das war's für heute. Meine Lieben, in der Technik war Jens Diegel. Das war unsere Sendung. Ich will, aber ich kann es nicht. Morgen sind wir nicht im Fernsehen, ausschließlich im Radio. Übermorgen wieder im Fernsehen und im Radio. Gute Nacht, schöne Nacht. Ciao.